was geht da? KC, PA, wo sind wir hier? Oh mein, yo, was ist das hier? Das ist die Straße, mein Bruder, das hier ist Mafia-Business. 4-5 Großfamilie, das hier ist Akte X. Shit, das ist direkt in deine Fresse, Junge, ohne Skrupel. Wir sind ne tote Jugend, ohne Zukunft, ohne Zuflucht. Jeder will wie Chico sein, Gangster-Rap im Ibo-Style. CL63 AMG und ein Kilo Weiß. Hier ist Abiyad, Maniak, radikal. Fick die Polizei, Junge, Essen City, Taliban. Ich rauf den Philly tot und splitte dann ein für Filler. Yo, hast du Probleme hier in Essen, kann ich dir paar Gorillas holen. Mach dein Ghetto-Blaster an, SAW mein Masterplan. Nummer 1 in diesem Game, ich ficke auf dein Strafverfahren. 4-5er Kamikaze, das hier ist meine Welt. Mach nur einmal Welle und ich box dir deine Nase gerade. Diesem Ghetto Life G geht's in letzter Zeit mies. Also recognize real, ich will Hood Money. Das ist Straßenshit für jeden, der gerade auf der Straße ist. Seine Waage zickt, sein Bild ist macht, was auch immer. Straßenshit. Wir sind aus Fleisch und Blut, doch vom Leben gezeichnet. Denn der Ort, aus dem wir kommen, macht uns zäh wie ein Haifisch. Ein falsches Wort und du liegst neben den Leichen. Keine Sonne hier, denn wo wir herkommen, regnet es meistens. Ja. Es wird spät, wenn wir feiern. Denn das nächste Mal ist es vielleicht zu spät, um zu feiern. Stimmt. Leb jeden Tag so, als hätte ich bald kein mehr. Setz mein Leben aufs Spiel, als hätte es keinen Wert. Das ist ernst gemeint, kein Scherz. Behandel Fremde so, als wenn jeder mein Feind wär. Yeah. Missvertrauen ist, was du hier mit der Zeit lernst. Von keinem verfickten Gesetz lass ich mich einsperren. Menschen riskieren hier einen Kopf in der Hood. Fick Bullen, wir brauchen Gott in der Hood. Stimmt. Das hier ist der Pot, Homie Cook. Riechst du diesen Smog in der Luft? Ich trag den Block in der Hood. Das ist Straßenshit für jeden, der gerade auf der Straße ist. Seine Waage zählt, sein Bild ist macht, was auch immer. Straßenshit. Rapper ziehen Nasen, Rapper können blasen. Sound aus 4-5, Mann, direkt von der Straße. Reportage, ich berichte live. Straße, Mann, hier musst du hinterlistig sein. Ich bin Rebel aus dem Blockhaus. Du kriegst den Teufel in mich rein, rein. Doch nicht Rebel aus dem Block raus. Nein, ich bin ein Denkmal für die Stadt dessen. Cockweiler, die Kanacken, die den Takt treffen. Und will mich nicht mit dir Palabra zu schieben. Meine Brüder sind wahre Maschinen. Wie Mo, Glies, Ho, Mies. Alles nur Tiere, parken alle vom Sozialamt in Jeep. Pill. Ich fick den Ladendetektiv. Auf ne Nase Kokain, das ist Straßenpoesie. Straßenshit, weil es für mich nichts anderes als meine Straße gibt. Ich bin ein Straßenkind. Das ist Straßenshit für jeden, der gerade auf der Straße ist. Seine Ware zickt, sein Bild ist macht, was auch immer. Straßenshit. Shit.